3. Adjektive im Akkusativ. Sprechen Sie laut nach. Den schwarzen Rock? Ja, den schwarzen Rock finde ich gut. Die blaue Bluse? Genau, die blaue Bluse mag ich nicht. Den schwarzen Anzug? Genau, den schwarzen Anzug kaufe ich. Das weiße Hemd? Aber nein, das blaue Hemd finde ich gut. Den roten Pullover? Den ziehe ich nie an. Das bunte Kleid? Das finde ich hässlich. Diesen Rock und dieses T-Shirt? Ja, diesen Rock und dieses T-Shirt finde ich super. Diese Hose und das Top? Nein, die andere Hose möchte ich kaufen.